So ein Scheiß, was fällt euch ein? Ihr Fotzen könnt euch verstecken. Nein, ich finde euch überall. Es geht rums und fragt auf El Hook. Ich mein ganz ernst, ich mach euch kaputt. Was labert ihr? Regelt nicht, ihr haltet euch für sehr wichtig. Ich geb auf euch einen Fick. Egal was jetzt noch passiert, ab jetzt ist es scheißegal. Wenn ihr so wollt, dann gibt es Krieg. Ihr habt es nicht anders verdient, ihr seid nur Dreck. Irgendwann sind eure Stricher wieder weg. Weil sie euch verlassen, keiner würde euch anfassen. Passt auf, ihr Fotzen, geht vorbei, ich werde rotzen. Eure Stricher sind nur Vögel, Labermäuler, sowas wird voll vermöbelt. Zack aufs Maul, halt die Fresse, ihr seid das Letzte aus Holzbünden. Messerspitzen bringen euch zum Erblinden. Überall in der Stadt seid ihr Gast, der Fluch gepackt. Wir treffen uns, dann macht es Klatsch. Eine links, eine rechts, so geht es ab, wer hat noch was gegen mich? Wir regeln das Auge um Auge, wir werden es sehen. Ihr Opfer könnt nach Hause gehen. Wir von Zen haben verloren, spürt jetzt mal unseren Zorn. Neuer Hass wurde geboren, ihr bekommt was auf die Ohren. Wir von Zen haben verloren, spürt jetzt mal unseren Zorn. Neuer Hass wurde geboren, ihr bekommt was auf die Ohren. Wir zwei Jungs lachen euch aus, weil solche Opfer keiner braucht. Ihr seid doch nur mutig zu Haus. Kommt vorbei und du spürst die Faust. Warum labert ihr so ein Mist? Weißt du eigentlich, wie peinlich du bist? Du hast doch fremd gefickt und wir boxen in dein Gesicht. Du hast Daniel nicht verdient und du hattest noch nie Stil. Befriedigung suchst du nur mit einem Gesellschild. Was hast du nur für Freunde? Merkt es euch, es ist kein Spiel. Jetzt zerplatzen eure Träume, in deinem Kopf ist nicht viel. Leb doch einfach dein Leben, sonst wird es bald Blut regnen. Ich kenn dich ganz genau, du bist so eine fette Potsau. Und schaut, seid nur still, sonst werdet ihr jetzt gegrillt. Iris, du bist nichts wert, stinkst aus Maul wie ein Pferd. Wie ein Pferd. Wie ein Pferd. Wie ein Pferd.